Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: verkannt, imitiert, aber nie erreicht. Die englische Band Wire. Am Mikrofon grüßt Sie Thomas Elbern. Das war der Song Reuters vom ersten Album der britischen Band Wire. Das Album Pink Flag erschien schon 1977. Man könnte die Band, die aus 4 Kunststudenten bestand, jetzt einfach als Punkband abtun. Okay, das waren sie für vielleicht 1 bis 2 Jahre, aber ständig mit dem Willen, sich neu zu erfinden. Auch mit dem großen künstlerischen Anspruch, den die Mitglieder von Wire ständig mit sich herumgeschleppt haben, ist es kein Wunder, dass die Band schon früh vieles vorweggenommen hat. Heute in diesem Soundcheck geht es ausschließlich um Wire, sicher eine der wichtigsten und außergewöhnlichsten britischen Bands. Weiter geht's mit Two People in a Room vom Album 154. Locations. An indication! thrust and coriander, fewer sides, with considerable charm. You chose not to decide. I really like you becomes my massage. I really want you becomes my message. And how long can we sustain? We're unable to talk. Suffering in silence, our eyes give it away. So close as we part, a touching display. Coloring my thoughts, predominantly gray. And fighting bravely. Zwei Songs vom Album 154, das 1979 erschien, und vor allem das gerade gehörte Stück A Touching Display hat damals schon Bands wie Joy Division musikalisch vorweggenommen. Wire hatten sich hier schon längst wieder vom Punk entfernt und den Begriff Postpunk entscheidend mitgeprägt. Vielleicht war sie sogar die erste Band, die nach der Welle der Rebellion musikalisch zu neuen Ufern aufbrach. Nicht alleine deswegen ist das Album 154 auch ein Meilenstein in der modernen Musikgeschichte. Wire haben, auch während sie längst andere Musik gemacht haben, viele andere Gruppen inspiriert. Die ganz frühen amerikanischen Hardcore-Bands wie Fugazi, Black Flag und später Sänger Henry Rollins haben Wire-Songs gecovert. Aber auch stilprägende Bands wie Big Black fühlten sich von Wire inspiriert. Wenn man überlegt, wie früh Wire mit ihrem Sound in Erscheinung traten, ist es kein Wunder, dass wesentlich erfolgreichere Gruppen in den 80ern, in den 90ern Songs von Wire für sich entdeckten. Beispiel R.E.M. mit einem Song, der auf dem Album Pink Flag zu finden ist und den R.E.M. 1993 auf ihrer CD Document gecovert haben. Strange. Wire haben sich im Laufe ihrer Karriere öfters mal getrennt oder verloren, je nachdem wie man es sieht, und wieder zusammengefunden. Bemerkenswert ist ihr letztes offizielles Album, das in 2003 erschien. Wire wieder als experimentelle Rockband, laut, ungestüm. Irgendwo schließt sich der Kreis zu den früheren Stücken der Gruppe. Aber dieses Mal ist Sänger Colin Newman selbst Produzent, aufgenommen wurde in seinem Londoner Studio fürs eigene Pink Flag Label. Völlig zu Unrecht ist diese Produktion ziemlich untergegangen. Hören wir vom Album Scent den Song In the Art of Stopping. Yeah. Mitte der 80er, als die restliche Musikwelt noch in den Nachwehen des New Wave lag, fanden Wire wieder zusammen. Aber es war allen klar, dass sie nicht mehr dort anknüpfen wollten, wo sie musikalisch aufgehört hatten. Wire hatten eine Idee, Popmusik zu machen. Dafür hatten sie sich nicht nur das Label von Daniel Miller, der damals schon mit Depeche Mode viel Geld verdiente, sondern auch Produzent Gareth Jones geholt, der Wire mit der Elektronik vertraut machte. Heraus kam Popmusik, die aber einen ganz eigenen Touch hatte. Hören wir von 1987, wie Wire auf einmal wieder da waren, mit komplett neuem Sound. Der Song heißt nicht umsonst Nach vorne, Ahead. I Mit Eardrum Bass, dem gerade gehörten Song, gelang Wire sogar eine Chartposition und im Video zu dem Titel wirkte der mittlerweile verstorbene DJ John Peel mit. All das gehörte zur Popphase von Wire Mitte der 80er. Kommen wir zu einem der wichtigsten Songs von Wire, dessen Ref bis heute nachhalt, nicht nur, weil er oft von anderen Bands zitiert wurde, sondern weil er auch auf seine Art und Weise zur Geschichte des Punk gehört. Von 1977, One, Two, XU. Here it is, again. And it's called 1-2-X-U! So you're in a mag, kissing a man. So you're in a mag, kissing a man. So you're in a mag, kissing a man. So you're in a mag, kissing a man, yeah! We'll smoking a fag, kissing a man, so you in a mag, kissing a fag, yeah! Ein kleiner Wire New Wave Hit, I Am The Fly vom Album Chairs Missing von 1978. Man kann Wire nicht ohne die Solo-Projekte der einzelnen Mitglieder sehen. Allen voran erstmal Sänger Colin Newman, der 1986 für das belgische Independent-Label Cramped Discs sein Soloalbum Commercial Suicide einspielte. Der Titel war auch Programm. Obwohl sich Newman hier von seiner melodischen Seite zeigte, hat das Album nur wenige interessiert. Aber man versteht, wenn man hört, was Newman Mitte der 80er machte, auch die späten Wire besser. Hören wir Colin Newman mit dem Stück Their Tyrann. Another fine decision. not understood or even heard. From afar, the logic may seem twisted. Another struggle with those words. There they went, it's a shame. On the scent of their terrain. In the balance, another fine decision, yet weighted mainly by fate. Is there sense to rearrange derision, or yet more platitudes to great? There they went, it's a shame. Die stille zweite Stimme und auch immer so ein wenig der Romantiker von Wire überraschte zur gleichen Zeit, als Colin Newman mit Commercial Suicide erschien mit seinem Projekt He Said. War das jetzt Synthie-Pop, Experimental oder was war es? Im Nachhinein steht fest, dass He Said zwar auch nicht besonders erfolgreich war, aber auch ein wichtiger Aspekt des Gesamtkunstwerkes von Wire beleuchtet. Graham Lewis als Solokünstler, als Stimme, als Texteschreiber produziert wurde He Said in London von John Fryer, mit dem sich Lewis ins Studio einschloss, um diese sehr atmosphärische Musik zu realisieren. Hören wir He Said mit dem Stück Pump. grass doesn't grow on busy streets. A tumbleweed turns, beats and retreat. Fresh blood through these hardening veins. Thank you. Das seltsamste Kapitel in der Wire-Geschichte war wohl, als auf einmal der letzte Buchstaben des Bandnamens fehlte. Typische Entscheidung der verbliebenen drei, nachdem sich Schlagzeuger Robert Go-To-Bed Anfang der 90er aus der Band verabschiedete, weil er als Drummer einfach nicht mehr gebraucht wurde. Die Maschinen haben seinen Part übernommen. Go-To-Bed wurde Bierbauer und kehrte dann in den, im neuen Jahrtausend wieder zu Wire zurück, aber das später. Hören wir einen Track des Trios Wire oder Wir geschrieben vom Album The First Letter, das Anfang der 90er erschien. Hören wir bis zu den Nachrichten noch den wirklich schrägen Remix von So and Slow von The Orb, auch aus der Trio-Wire-Phase sozusagen, also um die gleiche Zeit, als das Album The First Letter erschien. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck mit Wire.